Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Die Folgennummer ist 319? Nein, 320. Ja. Ja. So eine schöne, like it. Zahl, die man auf dem Gradmesser abtragen kann. Auf dem, ach, 320 Grad. So, oder wie? Also so im Sinne von. Das fühlt sich so an wie so eine runde Zahl. No, no scope 360, 320. Nein. 320 blaze it. Ja, 320 blaze it. Du hast einen Zahlenfakt für uns, der weniger sinnlos ist als das, was wir hier gerade erzählen, oder? Naja, so viel weniger sinnlos ist er auch nicht. 320 ist eine wunderschöne Zahl, wenn sie in Fahrenheit vorliegt. Da sind wir auch wieder bei Grad. Ja. Und zwar, waren wir gerade schon, ne? Entschuldigung. Und zwar, weil man die ganz leicht in Celsius umrechnen kann. Man muss einfach bloß durch zwei teilen. Dann kommt man bei 160 Grad Celsius raus. Und diesmal habe ich mir auch die Formel aufgeschrieben, wie man Fahrenheit in Celsius umrechnen kann. Wer kennt sie aus dem Kopf? Das war jetzt die Pause für die Hörer, die jetzt aufsagen durften. Oh, ich habe die gerade vollgelabert, die Pause für die Hörer. Du nicht. Und zwar Fahrenheit, also die Gradzahl in Fahrenheit, minus 32 und das mal 5 durch 9. Ja, das macht total viel Sinn. Ich glaube, ich habe irgendwo letztens im Podcast gehört, dass die Fahrenheit-Skala gar nicht von Fahrenheit irgendwie geprägt wurde, also dass nicht erfunden wurde, sondern nur popularisiert wurde von Fahrenheit. Aber noch schlimmer. Ja. Egal. Ist auf jeden Fall schlimm und wollen wir nicht, aber 320 Grad Fahrenheit steht auch in einigen Rezepten, die ich öfter mal backe, insofern, aber ich mache dann eher nur Gasstufe 3 und dann ist schon gut. Das sind aber, also 160 Grad lese ich selten in, also Celsius, selten in Rezepten. Ja, so jetzt meistens mit 180 los. Das stimmt, aber so für so weiche Cookies oder so, wenn du welche backen willst, dann backen die gerne mal bei 320 oder 325 Fahrenheit. Oder Cold Brew Kaffee oder so. Ich weiß nicht, ob das noch als Cold durchgeht. Zum Gucken schon. Ja, zum Gucken. Ja. Ja. Wir fangen gleich an mit den Neuigkeiten und der erste Newsblock wird gestaltet von Twitter. Die haben nämlich diese Woche zwei interessante Sachen gemacht. Einerseits haben sie jetzt endlich zugegeben, dass Twitter for Mac, wir erinnern uns, eine App, die ursprünglich Tweety hieß und dann von Twitter gekauft wurde, wohl hauptsächlich für den iOS-Teil dieses Unternehmens. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr, die wird jetzt eingestellt und alle Mac-Anwender sollen doch irgendwie bitte den Browser benutzen, wenn es nach Twitter geht. Es gibt auf jeden Fall keinen dedizierten Mac-Client mehr. Total verständlich. Aber kein Problem, es wird ja dann im Herbst wieder eingeben, wenn Apple die Cross-Plattform Apps erlaubt. Oh Gott. Und dann läuft Twitter einfach auch auf dem Mac. Es wäre, also Twitter ist wirklich so eine App, also die wäre nicht schlechter, wenn die iOS-App auf dem Mac laufen würde, als die native. Wer sich ein bisschen für die Historie interessiert, der findet in den Shownotes auch ein Video mit diversen alten Männern, die darüber reminiszieren, wie das so ist mit diesem Mac-Twitter-Client und wo der herkommt. Und da ist dann unter anderem halt der Gruber-Schorsch dabei, wie er ja immer überall dabei ist. Und aber auch Lauren Brichter zum Beispiel, der damals Tweety geschrieben hat und dann eben zu Twitter gegangen ist. Oder auch das Hockenbärchen, Craig Hockenberry. oder auch der Paul Haddock heißt er, glaube ich, von Tabbots, also die Tweetbot machen. Die bringen sich alle zu Wort. Haddad, richtig, sorry. Ich bin so traurig, dass das Waitbot jetzt nicht mehr geht mit dem neuen iOS. Ja, das finde ich auch traurig. Nun ja, aber die melden sich alle zu Wort, erzählen ein bisschen wie aus der Vergangenheit und das ist ganz interessant, wenn man sich so für Ich sehe schon, Tobi interessiert sich nicht. Nein, ich habe versucht. Oh, ich tat mein Bestes, interessiert zu klingen. Es klang hier wie Gähnen, ich weiß nicht. Mist. Ja. Vielleicht ist es auch Discord. Wir benutzen heute Discord, vielleicht macht das ab und zu so Gähn-Sounds. Wir nehmen einfach viel zu früh auf. Ja. Was war diese Podcast-App, die dir in die Aufnahme Furzgeräusche mit reinspielt? Stimmt. Ich hab's vergessen und das war auch gut so. Ja. Das war von, nein, das darf ich ja nicht sagen. Das war eigentlich, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Sorry, derailing. Ja. Und zwar auch weiterhin Twitter. Und zwar Twitter war jetzt in der Presse letzte Woche auch noch dadurch, dass ein sogenannter Purge stattgefunden hat. An sich nicht weiter erwähnenswert. Ich meine, sie haben halt irgendwie Bots quasi gesperrt, haben dazu jetzt auch nicht wahnsinnig viel nach außen getragen, nach welchen Kriterien sie da gesperrt haben. Es war nur groß in der Presse, weil sich diverse, Anführungszeichen, Konservative in Amerika verfolgt gefühlt haben, weil ein paar Falsch-Positive natürlich auch gesperrt wurden. Und wenn man russische Bots sperrt, dann sperrt man halt Accounts, die irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Fake News und Trump-Lobeshymnen posten. Und da kann schon mal passieren, dass man jemanden erwischt, der das tatsächlich ernsthaft macht. Was ich so ein bisschen absurd fand, ist, dass dadurch, dass diese Diskussion um, oh mein Gott, Twitter sperrt jetzt Konservative und die Bay Area und Twitter ist ja so links und sie verfolgen irgendwie die Konservativen. Dadurch ist diese News so groß in die Presse geraten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und da war doch auch ein diversen Podcasts, News-Podcasts, die ich höre. Und ich dachte mir so, ja, und das ist ein bisschen überdimensioniert und die Leute müssen nur eine Telefonnummer hinterlegen in ihren Account und dann kommen sie wieder rein. Und die anderen Sachen so, die sonst so auf Twitter passieren, die finden kein so ein großes Echo und haben nicht so eine riesige Lobby. Ja, ich meine, wir befinden uns ja jetzt gerade in einer Woche nach einem neuen Schulattentat und wenn man sich da so ansieht, was da an Spins und Verdrehungen der Wahrheit laufen, da wundert mich wirklich nichts. Ja. Also es klingt jetzt ein bisschen gehässig, aber es ist der ich glaube, es ist Sepp Herberger Spruch gilt ja da auch mittlerweile. Also nach dem Attentat ist vor dem Attentat. So und ja. Ich dachte, das Runde muss ins Eckige, aber ich weiß nicht, ob das war das, jemand anderes wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich war es jemand anderes. Fußball ist nicht meine Stärke. Ja, deswegen lass uns doch gleich mal weitermachen mit mehr schlechten Nachrichten. Nämlich Google Image Search streitet sich seit geraumer Zeit mit Rechteinhabern, also hauptsächlich halt irgendwie große Bildbibliotheken, aber auch Fotografen und andere Bildrechteinhaber über Google Image Search. Und jetzt sind sie irgendwie zu einer Einigung gekommen und diese Einigung heißt auch, dass sie aus Google Image Search den View Image Knopf entfernen, der in der Vergangenheit schon durchaus praktisch war, aber jetzt wegfällt. Aber er ist noch nicht weggefallen, oder? Nee, aber sie haben angekündigt, dass er wegfällt. Das ist das Seltsamste. Weil du musst jetzt nochmal erklären, was ist denn der View-Image-Knopf? Naja, also wenn ich mit Google Image Search nach einem Bild suche, meinetwegen jetzt von grüner Apfel. Er ist offensichtlich schon weg. Er ist schon weg, okay, gut. Hier steht nur noch besuchen. Genau, dann war es vorher so, dass ich halt diverse Bilder von grünen Äpfeln angezeigt bekommen habe und wenn ich dann eins angeklickt habe, dann hatte ich die Option, einfach dieses Bild quasi nackt runterzuladen oder anzugucken im Browser oder die Webseite zu besuchen, auf der dieses Bild irgendwann mal war. So. Oft hat das geklappt, manchmal aber auch nicht. Also manchmal ist da der Index so ein bisschen out of whack und dann kommt man auf eine Seite, wo dieses Bild gar nicht ist und dann ist man halt gelackmeiert jetzt, weil vorher hat man dann halt einfach das Bild runtergeladen und gut war. Und nun ja, es gibt ja schon auch Anwendungsfälle, wo man copyright-geschützte Bilder tatsächlich für Private Use oder Fair Use benutzen kann. Das ist jetzt schwieriger geworden. Es gibt natürlich diverse Browser-Extensions, mit denen man das jetzt nachbilden kann. Trotzdem ist das so ein bisschen schade. Es gibt auch einen Workaround. Ein Kollege von mir hat mir den verraten, danke Stephanos. Rechtsklick, View Image in New Tab. Genau. Zeigt das Bild auch immer noch an. Ich finde, insgesamt ist es halt, ich kann es verstehen und ich kann es auch irgendwie die Intention okay finden, weil Rechteinhaber, Bilder sind manchmal mit Aufwand und Kosten produziert worden und dann soll die nicht jeder irgendwie klauen können. Verstehe ich, sehe ich auch ein. Aber das ist so, das ist den Finger in den Damm stecken. Das ist wieder der König Knut, der gesagt hat, schlag das Meer zurück. Ich verbiete dem Meer, dass es hier die Wellen an den Strand spülen. Es hilft halt nichts. Und wenn du den Rechtsklick dann auch noch unterbindest und es gibt ja Seiten, die blockieren den Rechtsklick. Es gibt Seiten, die blockieren Alt F4 oder was auch immer. Letztendlich musst du halt dann doch einen Screenshot machen oder was auch immer. Und es ist irgendwie so, dass es alles nicht zu vermeiden und nicht mehr aufzuhalten. Und von dem her ist dieser Effort, der da reingesteckt wird, ist irgendwie, ich verstehe ihn nicht. Den Zusammenhang mit dem blockierten Rechtsklick kenne ich übrigens hauptsächlich davon, dass irgendwer seine Webseite geupdatet haben will, dann die Daten einem nicht liefert und man die dann halt so aus der alten Webseite rauspopeln muss, um sie dann für die neue Webseite zu verwenden. Und dann geht's nicht. Und dann musst du in den Quellcode rein, um dieses blöde Bild dir zu holen. Nein, das sind halt irgendwie alles so technische Lösungen, in Anführungszeichen. Also sehr technisch sind die ja nicht, aber es sind technische Lösungen für soziale Probleme und noch nicht mal gute technische Lösungen. Und das klappt ja so oder so nicht. Und das Einzige, was halt passiert, und das ist eben auch, warum es passiert, ist, dass es halt eine vermutete Mehrheit von technisch nicht versierten Benutzern ausschließt. So. Und da kann man jetzt als Power-User irgendwie schon drüber lachen und sagen, haha, ich kann ja immer noch XY machen. Aber de facto ist es halt so, dass technisch nicht versierte Benutzer und Benutzerinnen da jetzt irgendwie so außen vor sind und jetzt wesentlich weniger Funktionalität haben als vorher. Ja, was mich eigentlich am meisten überrascht, ist, dass tatsächlich bei Google immer da steht, die Bilder sind eventuell urheberrechtlich geschützt. Und Google ist ja eigentlich groß genug, um da einfach eine technische Lösung, wenn wir schon sagen, eine technische Lösung zu finden, dass du das halt Bilder taggen kannst mit irgendeinem Tag, was dann der Googlebot ausliest und dann kriegst du da deine Lizenz halt unter dem Bild angezeigt. Statt robots.txt, urheberrecht.txt. Ja, also das verstehe ich wirklich nicht ganz. Naja, und also ich glaube, dass das... Ja? Ich glaube, es geht halt auch wieder an den Realitäten der Verwerter und Rechteinhaber vorbei. So, es ist ja die gleiche Argumentation kannst du mit Google News und den Zeitungen ja führen. Und da haben wir ja Erfahrungen, wie das gelaufen ist. Ja. Na gut, also ich weiß leider, ich habe nur einen kurzen Text drüber gelesen, über diese Google-Sache. Und da wurde angedeutet, dass das Google halt macht, um sich rechtlich abzusichern. Deswegen den Button weggemacht hat. Ich denke mir auch, was wäre das Incentive für Google, da so eine Urheberrecht.txt einzubauen. Google hat nichts davon. Und du hast halt einen Standard, den musst du etablieren, den ignorieren alle. Naja, wenn Moment, Google hier den minimalen Aufwand reinsteckt, um irgendwie noch rechtekonform zu sein und die Rechtsinhaber nicht so ein bisschen zufriedenzustellen, dann ist das für Google das total Verständlichste. Alleine wenn Wikipedia, wenn du so einen Tag hättest für Wikipedia und dann wird das Bild angezeigt und unten steht schon der richtige Rechtsnachweis, den du einfach rauskopieren kannst mit und so kannst du ihn dann auch, wie er sein soll, gleich angeben. Das wäre fantastisch. Also ich meine, es gibt ja genug CC-Sachen, die, wo du total ins Fettnäpfchen trittst, weil du es dann nicht richtig attributierst, genau. Ja, also ich glaube, für CC-Sachen und ähnliche Lizenzen wäre das durchaus cool. Ich glaube allerdings, dass es halt irgendwie für die Problematik, die dieses Problem jetzt ausgelöst hat, irgendwie halt nicht relevant ist, weil die wollen halt, dass ihre Bilder überhaupt nicht verwendet werden, außer du zahlst dafür. Und ja. Ja, und wahrscheinlich kriegen wir schneller den kostenlosen Nahverkehr. Ja. Über den ich freue mich drauf. Über den ja tatsächlich diskutiert wurde. Oh. Mit der Überschrift, die Regierung, ich weiß nicht, welche gemeint ist, vielleicht alte oder so, möchte den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einführen. Oh. Der Staat. Ja. Dann sollen die den aber auch selber zahlen. Ja. Ja. Das Einzige, was ich noch anmerken wollte zu dieser Google-Geschichte, ist, dass es hier natürlich auch mit einer Pressemeldung verkauft wurde, die im Wesentlichen war, alles wird besser, alles wird schöner, jetzt weniger Buttons. Und, also da habe ich echt gedacht, wollt ihr uns verarschen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ihr wollt uns verarschen. Ja. Und zwar auf eine Art und Weise, die so durchsichtig ist und so schlecht. Also das Schlimme, das Allerschlimmste dran ist, dass ich dabei mittlerweile immer an Flatter denke. Wenn solche, das ist für mich, der Vergleich zum Streisand-Effekt ist für mich da der Flatter-Effekt, die wirklich die größten Scheißänderungen verkaufen wollten mit, es wird alles besser für mich. Und Patreon hat es ja auch gemacht mit der Umstellung, die sie versucht haben jetzt Ende des Jahres. Es wird alles besser. Also wenn ich schon in der Pressemitteilung lese, es wird alles besser für euch, dann denke ich mir, oh Gott, ihr Arschlöcher, was macht ihr da gerade? Und ich finde es auch wesentlich sympathischer, wenn heutzutage jemand sagt, hey, die Realitäten sind so, wir müssen jetzt das machen, aber wir haben versucht, es so zu gestalten, dass vielleicht auch für euch was Gutes dabei rauskommt. Ja. Wir wünschen uns mehr Realismus in Press Releases und außerdem Weltfrieden. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt Gerüchte über neue AirPods. Und alles besser gemacht. Nein. Also das einzige Gerücht, was man so hört zu den neuen AirPods, ist, dass sie jetzt Hey Siri können. Sollen werden können. Nee. Ja. Aber warum braucht man dann neue AirPods? Ja, weil die alten das nicht können. Ja, aber dieses Software-Thing, isn't it? Ja, aber ich glaube, das Problem bei Hey Siri ist, sie müssen halt dafür ständig an sein oder zumindest halt Low-Level-Mikrofon hören und verstehe. Da brauchen sie wahrscheinlich mehr Batterie oder so oder halt irgendwie andere Hardware-Änderungen. Das ist aber alles ein Gerücht via Bloomberg, glaube ich. Ich hoffe, das ist nicht das einzige neue Feature, weil sonst ist es so ein bisschen underwhelming, finde ich. Und es gibt auch schon Gerüchte über die dritte Generation der AirPods übrigens. Die soll dann wasserdicht oder wasserabweisend zumindest sein. Die Gerüchte überspringen eine Generation. Ja. Das war beim iPhone X auch so, dass als das iPhone 7 rauskam, da schon die Gerüchteküche fürs iPhone X groß am Laufen war. Krass. Ja, also ich bin immer noch mit den AirPods sehr zufrieden. Manchmal nervt das Umswitchen allerdings ein bisschen. Weil oft erkennt das sofort, aber wenn man viel wechselt zwischen Computer und iPhone, dann ist es halt manchmal so, okay, jetzt hat er sich aufgehängt beim Erkennen, tue ich es nochmal ins Döschen oder gehe ich in die Einstellungen oder was weiß ich und dann dauert es ein bisschen lang und das ist schon nervig. Ich habe das mit meinem Auto. Go ahead. Ich habe gemerkt, wenn ich auf den Mac switche, dann muss ich manchmal im Bluetooth-Menü meine AirPods anwählen und dann geht's. Das muss ich sozusagen immer oder das mache ich immer übers Bluetooth-Menü. Okay. Ich sehe auch nicht, warum das schneller gehen soll als übers Lautsprecher-Menü, weil das Bluetooth-Menü ist direkt daneben bei mir. Ja, aber im Bluetooth-Menü. Aber ich muss sagen, das funktioniert wesentlich besser als auf dem iPhone. Also auf dem iPhone habe ich hin und wieder Probleme, mit dem Mac koppeln so gut wie gar nicht. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Dann sollten wir vielleicht, du gibst mir einfach dein iPhone. Oh, jetzt habe ich und verstanden. Du mit deinem Mac und dann haben wir irgendwie. Nein. Jetzt habe ich verstanden, was so toll ist an den AirPods. Das sind Kopfhörer, mit denen du tatsächlich, die du tatsächlich an einem iPhone und an einem Mac benutzen kannst. Ja, man muss manchmal einfach erst die Probleme schaffen, damit die Lösung. Oh Gott, ouch. Oh, das dafür tut, sich gut anfühlt. Oh je. Du, ich kann gar nicht sagen, warum das so true ist. man könnte jetzt gehässigerweise behaupten, dass Silicon Valley seit 10 Jahren nichts anderes macht, außer als Probleme zu schaffen, die sie dann lösen. Nun ja. Ja, die ziehen von zu Hause aus und weil dann Mutti nicht mehr alles für, oder Vati nicht mehr alles wäscht und kocht und Dings, kommen die ganzen Foodora und sonstige Startups zustande. Ja, genau. Wo wir gerade bei Apple sind, gibt es noch mehr Dinge zu erwähnen, nämlich wir warten ja seit geraumer Zeit auf AirPower. Für alle, die schon wieder vergessen haben, was das ist. Das war diese lustige Matte für alle Geräte, die drahtlos laden können, unter anderem das iPhone X, das iPhone 7, glaube ich, auch. Acht, richtig, wir sind bei 8. Ganz leider nicht. Ja. Und das neue AirPod-Döschen, das ja auch angekündigt ist, aber bis jetzt noch nicht rauskam, glaube ich. Und AirPower ist die Matte. Und bis jetzt weiß man noch nichts Genaues darüber. Es gibt allerdings jetzt sich verdichtende Gerüchte, dass im März diese Matte verfügbar sein soll. Preis ist allerdings immer noch fragwürdig. Also im Sinne von weiß man nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es sowas ist wie Bitcoin, das die Welt frisst. Dass dann irgendwie entweder zu viel Verlust hat, sodass du sodass du so viel Strom verbrauchst, um dein iPhone zu laden, wie ein Haushalt in einem Jahr, oder dass du davon Krebs kriegst oder so, weil die Strahlung so ist oder so. Das fühlt sich für mich, ich glaube, das sagt mehr über mich und über das Alter, in das ich langsam eintrete, aus, als über die tatsächlichen Gegebenheiten. Aber für mich fühlt sich das wie Teufelszeug an. Aber dann hast du auch Angst vor deinem Induktionsherd, oder? Hast du einen Induktionsherd? Ihr Logo, das ist super. Oh mein Gott. Ich weiß, nein, eigentlich, nee. Ja. Warte, kann ich dann mein iPhone auf meinem Induktionsherd lassen? Ja, kannst du machen. Es ist allerdings, es wird dann warm. Will it charge? Ja. Das ist, glaube ich, oh, Kickstarter. Kickstarter-Idee. Ladeadapter für Induktionsherd. Oh mein Gott, das wird großartig. Die Pfanne, die iPhones laden kann. Also solange dieses Ding AirPower heißt, bin ich auch sehr skeptisch. Ja. Das ist einer der schlimmsten Namen, die sich Apple je ausgedacht hat. Das heißt nur Power. AirPower. Das klingt nach einem Nike-Schuh. Ja. März scheint sich so für diverse Produkte irgendwie als Terminrahmen irgendwie gerade zu manifestieren. Man könnte jetzt vermuten, dass es ein Event gibt irgendwann demnächst mal. Namentlich wurde auch spekuliert, dass die iPads hier wieder einen Refresh brauchen. Und auch das könnte dann im März passieren. Ja, ich weiß nicht, was Apple für Vorstellungen hat, wie schnell die Kaufkraft wächst. Ja. Weil wenn ich jetzt versuche, irgendwie so annähernd so die wichtigsten Produkte von Apple zu besitzen, dann kann ich mir das halt nur noch alle 5 Jahre leisten. Ja, mit so einem mickrigen App-Entwicklergehalt geht da nichts mehr. Also jetzt neue AirPods, ich falle aus allen Wolken. Ja. Die doch gerade erst gekauft. Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass Apple mittlerweile so viel Zeug angekündigt hat in der Pipeline, dass man völlig den Überblick verliert, was gibt's überhaupt schon und was kommt erst noch. Also was ist eigentlich jetzt mit dem, es gibt doch demnächst auch noch einen neuen Mac Pro, Mac Pro. Ich glaube, ist der nicht für dieses Jahr sogar angekündigt? War nicht ein neuer iMac? Die iMac Pro sind, glaube ich, schon raus. Ja. Ach so. Aber den Ersatz für den Aschenbecher. Ich bin mir nicht mehr sicher, was die Aussage zu Mac Pro war. Ob das eine feste Zusage war für 2018 oder ob sie 2018/19 gesagt haben. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass man keinen Überblick mehr hat. Weil wenn wir den Überblick verlieren, dann heißt das schon. Ach ja, ich glaube, es gibt Leute, die haben mehr Überblick als wir, wenn wir ehrlich sind. Aber bitte. Auf jeden Fall ist die Zeit gekommen, wo meine Uhr nicht mehr jeden Tag durchhält. Akkutechnisch. Oh. Na, echt? Ja. Ich wollte gerade auf meine gucken, aber ich habe vergessen, meine zu laden, deswegen liegt sie daheim. Ja. Meine ist aber noch sehr. Das war letztens sehr, sehr ärgerlich, weil ich nur deswegen meine Schritte nicht geschafft habe und deswegen meine Serie kaputt ist. Oh. Ich entscheide mich in der Arbeit inzwischen, ob ich den Aufzug nehme oder die Treppe gehe, ob ich meine Watch anhabe oder ein Handy dabei. Und das Witzige daran ist, die Uhr ist nicht intelligent genug zu sehen, dass sie einfach keinen Strom hatte in der Zeit. Hm. Und das verstehe ich halt nicht. Ja, was soll sie denn machen? Soll sie dann? Ja, dann soll sie fragen. Was hast du getan? Oder aufs iPhone umschalten. Ja, das also macht das, die nämlich nicht. Das iPhone dann zu verwenden, ist, glaube ich, schon eine schlaue, wäre eine schlaue Sache. Ja. Wie das macht? Die Aktivitäts-App macht es nicht. Ach, die auf der Watch? Ja. Oh, ah, ja. Die es ja auch auf dem iPhone gibt. Ja. Die gleichen sich die nicht gleicht ab? Sich nicht ab. Oh. Die benutzt bloß die Uhrdaten, was ja in Ordnung ist, aber wenn die Uhr keinen Akku mehr hat, dann finde ich es doof. Ja. Mann. Und ich weiß auch nicht, man kann auch nicht manuell sagen, ich habe die Serie doch geschafft. Hm. Oder? Nee, das würde ja jegliches Achievement-Gedöns irgendwie absurd führen. Du bist bei Duolingo. Ja. Zahl 3,50, um deinen Streak zu reparieren. Was? Oh ja. Das ist nicht wahr, oder? Duolingo ist. Das Schlimme ist, ich habe tatsächlich Duolingo gekauft. Ich habe tatsächlich das Abo gekauft für ein halbes Jahr. Das kostet, glaube ich, 40 Euro, weil ich mir gedacht habe, das ist eine App, die will ich supporten, weil das war einfach, die Werbung hat mich genervt und ich habe mir gedacht, das ist eh eine gute Sache, also stecke ich da Geld rein. Also so genau den Sweet Spot bei mir getroffen und ich meine, 40 Steine ist eine Menge Geld, aber ich habe mir gedacht, ja, dafür ein halbes Jahr Abo, ich supporte die, das investiere ich. Eine Woche später hat sich Duolingo in eine Freemium-Hölle verwandelt, was der größte Scheiß ist. Ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal Duolingo aufgemacht habt, aber macht das nicht um Gottes Willen. Macht mal Duolingo auf und schaut euch das an. Und das ist so furchtbar. Wenn du eine Lektion geschafft hast, kannst du Kisten aufmachen und dann kriegst du Kristalle. Und nein, wir haben Kristalle Lootboxen kannst eingebaut. Du dir Scheiß. Ja. Oh mein ja, Gott. Und du hast drei Kisten und musst dir eine aussuchen. Danach zeigt er dir, wie viel Kristalle in den beiden anderen gewesen wären. Und das ist ja ekelhaft. Es ist so ein Scheiß. Und selbst wenn du dieses fucking Abo hast, ich meine, wenn du das Abo nicht hast, gut, meinetwegen, dann monetarisiert irgendwie so schäbig ihr wollt. Das ist mir dann auch recht. Aber wenn ich denen 40 Euro gebe und 40 Euro sind für einen App-Käufer ungefähr 1 Million, dann erwarte ich, dass die mich nicht mehr behelligen mit diesem Kack. Oh, hat mich das sauer gemacht. Und, oh je, also nein, das ist unglaublich. Sehr okay, ärgerlich. Die Lootboxen sind in den Sprachlern-Apps angekommen. Wir lernen nicht aus. Und was sie davor schon hatten, was ich auch madig fand, aber irgendwie mich ein bisschen lächeln ließ, war: Deine Strähne ist abgerissen. Du hast jetzt 16 Tage Chinesisch gelernt und einen Tag ausgelassen. Willst du deine Strähne wiederherstellen für 3,50 in App-Kauf? Ja. Wir haben dann auch so diese Sachen wie kauf deine Eule in anderen Anzug und so. Ja. Ja. Mhm. Ja, was soll man dazu sagen? Ja. So lernt man Sprachen. Ja, ich bin unglaublich sauer auf diese Arschgeigen. Weil ich Geld bezahlt habe und dann werde ich trotzdem monetarisiert, dann ist es nicht okay. Ja. Aber ist es nicht bei diesen AAA-Lootbox-Spielen sowieso genau der Fall, dass du das Spiel bezahlst und dann noch monetarisiert wirst? Ja. Ich habe davon noch nichts gespielt, What? Aber. Ja. Okay. Ich hätte das eher in so Kram wie Dota verortet, was kostenloser Download und Geld für Hüte ist. Aber nein, das ist auch in Call of Duty und anderen. Oh. Ja, ja. Wahnsinn. Naja. Ja, ich habe ja ein Spiel gespielt, das heißt Horse Hotel. Wenn wir jetzt schon komplett derailen. Ah nee, das kommt in den Konsum, oder? Das kommt in den Konsum. Ja, ja. Lass uns später über Horse Hotel sprechen. Ich bin sehr gespannt. Yes. Ich wollte nämlich kurz eine Anekdote zum Besten geben, die sich mit einer News verbinden lässt. Nämlich die News ist, die Reparatur/Refurbishing-Fabrik von Apple in Elkwood macht pro Tag aus Versehen 20 Calls an 9/11, also an die Notfalldienste. Und also insgesamt wohl schon über 1000. Apple untersucht das jetzt. Und ich habe das heute gelesen und fühlte mich ertappt, weil vorgestern hatte ich tatsächlich selbst den Fall, dass ich aus Versehen fast den Notruf angerufen hätte. Passiert ist nämlich Folgendes. Ich habe irgendwie einen Text editiert und dann habe ich aus Versehen was gelöscht und dann wollte ich die Undo-Geste machen von iOS und die Undo-Geste von iOS ist ja, du schüttelst das Gerät. Also zumindest, wenn es ein iPhone ist. Ich glaube, bei iPads geht es auch wahrscheinlich, aber okay, aber es wirkt nur noch alle. Super umständlich, aber es geht. Naja, du schüttelst das Gerät und man will das Gerät ja nicht werfen, deswegen fasst man es dann besonders feste an. Und währenddessen hatte ich halt irgendwie Power und Volume Down gedrückt beim Schütteln. Und wenn man das, ich glaube, länger als 3 Sekunden macht, dann geht der automatische Notrufmodus los und du hast 3 Sekunden Countdown, bevor der dann irgendwie das Wählen anfängt. Und ich habe es gerade noch geschafft, das wegzumachen, aber ja, es ist, man könnte jetzt vermuten, das passiert in Elkwood auch öfter mal. Zahlen Sie 3,50, um nicht den Notruf anzurufen. Ja, ja. Ja, ich habe ja immer das Problem, jedes Mal, wenn ich mein iPad in die Tasche tue, dann drücke ich natürlich den Home-Button und dann geht Siri an und fragt mich was aus der Tasche raus. Das ist auch immer sehr schön. Auf der Apple Watch ist es übrigens noch absurder, da muss man nur den Power-Button drücken. Ah. Ja. Und wo wir schon bei... Ja. Das ist wirklich die Folge des Abschweifens, weil du Apple Watch gesagt hast, ist mir eingefallen. Ich habe mir jetzt endlich angewöhnt, den Kontakte-Button, also zumindest war das ja früher der Kontakte-Button, zu benutzen. Und es ist ja großartig, dass man dann auf die Apps, die man auf halt oft benutzt, auch zugreifen kann. Und nicht über diese fürchterlichen über diesen fürchterlichen App-Picker gehen muss. Wollte ich bloß nochmal sagen, wenn ihr das noch nicht euch antrainiert habt und ein Apple Watch habt, macht das. Hab ich auch noch nicht. Nee. Ja. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich immer noch finde, dass das iPhone X ein sehr gutes Gerät ist. Allerdings der einzige Wermutstropfen ist immer noch, dass ich ständig aus Versehen Screenshots mache. Weil das ist eben auch Power und Volume Down. Kurz gedrückt und wenn du halt den Power-Knopf drücken willst, dann passiert es dir halt oft, dass du aus Versehen auf der anderen Seite halt auch den Finger hast und dann. Aha. Ja. Also ich kannte nur die Scheiße, die Bullen-Geste, der 5-mal den Home-Button klicken. Dann geht Touch-ID aus. Ja, Home-Button habe ich ja keinen mehr. Nee, nicht den Home, den Power-Button. Ah, okay. Gut. Ja. Aber Geheimknöpfe. Yeah. Ja. Nun ja. So viel ich bin heute so ein bisschen, ja, aber wir sind zu unserer Ehrenrettung. Wir zeigen heute auch besonders spät auf. Insofern ist uns, glaube ich, ein bisschen und das ist deine Schuld. Nein. Das ist die Gegebenheit. Kommen wir zum Konsum. Und zwar fange ich an mit einem Link zu einem Talk von Austin Walker. Den kennt man unter anderem von Waypoint, wo er ein sehr schönes Spielemagazin als Chefredakteur aufgebaut hat und auch sehr gute Artikel schreibt. Und der hat einen Talk gehalten zu Politik und Spiele und inwieweit Spielen politisch ist und was man so jetzt in der heutigen Zeit wie man das verortet. Und das ist ein sehr guter Talk, den kann ich jedem, der sich so ein bisschen für Spiele oder vielleicht sogar für Spiele machen interessiert, sehr ans Herz legen. Cool. Ja. Als nächstes auf der Liste die iOS-Veröffentlichung dieser Woche. Altos Odyssee. Ja, als Altos Adventure, glaube ich, hieß es. Richtig. Ja, als Altos Adventure erschienen ist vor, lass mich lügen, 2 Jahren. Hat es ja einen sehr großen Splash gemacht. Hat ja eine sehr stimmungsvolle Grafik, einen Tag-Nacht-Zyklus. Und ansonsten surft man bei Altos Adventure ja auf Skiern durch die Gegend, durch eine Winterlandschaft. Jetzt ist Altos Odyssey rausgekommen und der Trailer hat mich sehr angesprochen. Da ist das Ganze eine Sandlandschaft und irgendwie habe ich gedacht, sie machen da jetzt nochmal was Neues draus. vielleicht ein bisschen adventuriger als so ein Actionspiel. Ich habe es mir geholt und es sieht wirklich wieder sehr, sehr schön aus und bedient sich allerdings eigentlich genauso wie das alte. Ich habe dann auch nachgelesen, weil ich war in dem alten so schlecht, dass ich halt ungefähr 100 Meter gefahren bin, Stein, bumm, aus. 100 Meter gefahren, gegen den Stein geknallt, aus. 100 Meter gefahren, eine Schlucht, ich mache einen Salto, bumm, aus. Und mir ging es jetzt auch bei Altus Odyssey so, allein bis ich das Tutorial geschafft habe, ich habe fünfmal, ja, über diese Schlucht bin ich nicht rübergekommen, weil ich an der falschen Stelle den Salto gemacht habe. Und ich weiß immer noch nicht, ob du es vor der Schanze machen musst oder nach der Schanze. Auf jeden Fall musst du es an der Stelle machen, wo ich es nicht vermutet habe. Ich sehe gerade den Trailer. Es hat gut, so ein bisschen was Journeyiges. Ich habe dann den TouchAcade-Artikel dazu gelesen und dieser Meinung schließe ich mich vollkommen an. Kauft euch das auf jeden Fall, wenn ihr Altus Adventure mochtet. Wenn ihr nicht damit zurechtgekommen seid, wie ich, dann braucht ihr es nicht kaufen, weil es ist dann zu ähnlich. Einspruch, euer Ehren. Okay. Und zwar, also erstmal kurz angemerkt, Altus Adventure ist halt schon 3 Jahre alt und zwar relativ genau auf den Tag. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, Altus Odyssey, der neue Teil, hat einen Zen-Modus. Ah, stimmt. Das, und das ist nämlich tatsächlich Einspruch, für die Leute. Hören sagen. Wieso hören? Einspruch. Entschuldigung, ich habe sie noch gestern. Anwaltsserien. Offensichtlich. Nein, das ist nicht Hörensagen, weil ich das aus eigener Augenzeugen, tralala und so weiter. Nein, der Zen-Modus bedeutet im Wesentlichen, dass man nicht, also dass das Spiel nicht zu Ende ist, wenn man gegen einen Stein fährt, sondern dass der Skifahrer dann wieder, der Snowboarder besser gesagt, dann wieder aufsteht und weiterfährt. Oh. Und das ist dann eben, dann kriegt man dann zwar keine Punkte und keine Achievements für diesen ganzen Kram, aber wer das einfach nur zum Entspannen spielen will und einfach die Landschaft genießen möchte, für den ist der Spielmodus optimal. Okay, dann muss ich mir das wahrscheinlich nochmal angucken mit Zen-Modus, weil irgendwie hat mich das Spielprinzip auch nie so super gerissen. Es hat nie, mir nie so viel Spaß gemacht, dass ich viel Zeit in das Spiel versenkt hätte. Aber, also mich zieht ich dieser halt Loop immer wunderschön. Mich zieht dieser Game Loop von also den man ja aus Tiny Wings zum Beispiel auch kennt, von irgendwie du hast 3 Objectives, die du erfüllen musst und dann levelst du ab und kannst irgendwie deine Sachen auch upgraden und dann irgendwie mehr Magnet-Time und was nicht immer alles kaufen mit irgendwie Coins, die du im Spiel bekommst. Das zieht mich alles gar nicht so wahnsinnig. Also das finde ich irgendwie nicht so super interessant. Was für mich den Reiz von Alto und von beiden Alto-Teilen im Prinzip ausmacht, ist einfach so, ich packe das auf meinen Apple TV, ich lehne mich zurück und entspanne irgendwie zu dieser schönen Musik und dieser schönen Grafik und drücke ab und zu mal auf den Knopf, um zu interagieren. Es ist gar nicht so sehr dieses ich spiele, sondern einfach nur so dieses fast schon passive Spielen. Ja, und da glaube ich, ist deine Einschätzung mit dem Zen-Modus sehr, sehr relevant, weil das ist genau das, was mich an dem Spiel immer so geärgert hat, dass ich so, also relativ schwer fand. Ja. Und halt dauernd aus diesem schönen, wie schön, da runter zu gleiten, rausgerissen wurde. Und das hast du bei Tiny Wings ja nicht, da wirst du höchstens mal gebremst, das ist schon ärgerlich genug, aber du spielst weiter. Mein typisches Beispiel. Im Grunde möchte ich das spielen, was bei Journey dieses Sandsurfen durch die Tore ist. Ja. Und eigentlich ist ja Altus Adventure oder Altus Odyssey so angelegt. Ja, vom Trailer her sieht es sehr journeyig aus. Ja. Deswegen habe ich ein bisschen mehr erwartet als jetzt wieder so ein knackschweres One-Button-Spiel. Und es ist so absurd, dass ich sage, es ist so schwer, weil ich habe Celeste durchgespielt jetzt gerade, aber schwer ist nicht alles. Ja. Ja. Für jeden anders. Schwer ist vielleicht der richtige Stichpunkt für das nächste Spiel. Und zwar ist es ein Retro-Spiel, das jetzt auf dem iPad verfügbar ist. Es geht um Civilization 4, nein, 6. Was? Ja. 6. Also in der Agenda steht 6. Ja, 6. Und das ist ja schon eine irgendwie absurde Geschichte, weil erstens, ich habe mir Civilization 6 nicht gekauft, als es rauskam für den Mac, weil ich Berichte gelesen habe, dass das da nicht läuft. Also auf meinem Mac, sondern vielleicht auf dem iMac, aber mein Mac zu schlecht ist für Civilization. Ja. Für Civilization, wo du eine also, 3D-Aufsicht auf ein... What the fuck? Nee. Was haben die getan? Aha. Keine Ahnung. Dann kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen schon die Nachricht, dass Civilization auf dem iPad gelauncht wurde. Und zwar nur auf dem iPad, nicht auf dem iPhone. Für $40. Und ich glaube, momentan bis 28. Februar ist es im Sale für $20. Ich habe das Geld noch nicht ausgegeben, weil man sich es erstmal kostenlos runterladen kann. Ich habe auch noch gar nicht die Option gefunden, wo ich es kaufen kann. Ja, also, es gibt einen In-App, der kostet zurzeit $30. $30, okay, dann kostet es danach vielleicht sogar 60, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall gerade vergünstigt. Das Schöne ist, du lädst die App runter, machst sie auf und dann kommt... Datenladen, Ressourcenladen, 1,1 Gigabyte. What? Okay, wunderbar. Habe ich gemacht und dann so ausprobiert. Beim zweiten Starten hat er noch mal 800 Megabyte nachgeladen. Wow. Ich nenne es auch die Nintendo-Variante. Ich schätze, es ist, ich weiß nicht, gibt es das für ein Apple TV? Vielleicht liegt es auch daran, weil beim Apple TV muss man das ja so machen. Ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, nein, nicht mal, weil das Spiel an sich ja schon 2,5 Gigabyte groß ist. Ja, gut, es ist interessant, wie gut sich Civilization für so eine Touch-Bedienung eignet. Ich habe jetzt bloß ins Tutorial beziehungsweise in die ersten paar Züge reingeguckt von dem Spiel und da ist es halt sehr stark wie die anderen Civilizations. Also ich glaube, das letzte, was ich gespielt hatte, war Civilization 4, weil ich habe es immer auf dem Mac gespielt, hatte immer Spaß dran und ich glaube, bei 5 konnte mein Mac das dann schon nicht. Also wer Civilization mag, das ist schon ganz cool, das auf dem iPad auszuprobieren. iPad Pro ist nicht von Schaden, denn so ein großes iPad Pro, denn Real Estate, wie man das so schön sagt, also Platz auf dem Gerät ist ganz gut, wenn man den hat. Was ich interessant finde, ist, wie sie es geschafft haben mit dieser Grafik, die eher so ein bisschen comicartiger ist, das Spiel so zu gestalten, dass ich überhaupt nichts mehr auf dem Bildschirm erkenne und überhaupt nicht mehr verstehe, was ist jetzt überhaupt was, wo stehen meine Einheiten? Also es ist alles so eine Suppe, die ineinander übergeht. Ich schätze, das lernt man mit ein bisschen Spielen dann sehr schnell. Aber wenn ich so an die früheren Teile denke, und Civilization war leider immer hässlich, insofern, es ist ja eigentlich jetzt fast ein bisschen hübscher geworden, aber übersichtlich ist das Ganze nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, mein Gott, dieses Spiel hat schon verdammt viele Regeln. Ja. Ich kenne die Grundregeln ja alle, aber das ist, bis du da mal so richtig in Fahrt kommst, das dauert ein bisschen. Ich find's cool, dass sie es gemacht haben. Ich find's sehr mutig, das für diesen Preis anzubieten, aber warum nicht? Für alle, die sich mit der Mac-Historie so ein bisschen auskennen, ist es tatsächlich auch von Aspyr tatsächlich wieder mal portiert worden, die ja in der Vergangenheit auch durch die Mac-Ports aufgefallen sind, seit 20 Jahren gefühlt. Insofern gut zu wissen, dass die jetzt auch iOS-Kram machen. Ja, also ich kann da nur sagen, super, weil das sind so Spiele, so ein Civilization, das hat eh so eine spezielle Zielgruppe, habe ich das Gefühl. Und wenn die dann hochpreisig auch auf dem iPad bedient werden. Ich hoffe, dass das klappt, weil ich fände das cool. Habe auch dann überhaupt nichts dagegen zu sagen, ja, warum denn nicht? Ja. Ja. Gutes Schlusswort. Kommen wir zum Nachklapp. Ich wollte über Horse Hotel. Ach ja, Horse Hotel. Oh, wie konnte ich jetzt vergessen? Wenn Sie jetzt 3,50 bezahlen, können Sie so gespannt von Tobis Horse Hotel hören. Genau. Also Horse Hotel ist ein Freemium-Spiel ohne Monetarisierung. Ah. Und das ist ganz, ganz seltsam. Also du hast Videos von einem Freemium-Spiel. Stell dir ein Freemium-Spiel vor, wo du Pferde fliegst. Also das Ganze ist von einer Münchner Spielefirma, so eine kleine Indie-Klitsche namens It Matters oder IT Matters oder so, gebaut worden. Stell dir ein Freemium-Spiel vor, du hast ein Pferdehotel. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen, werde ich aber. Du hast Pferde, die bekommst du als Pensionsgäste und musst die ausbilden und gesund pflegen. Das tust du, indem du ein paar Minispielchen mit den Pferden machst. Die Pferde haben Energie, die lädst du auf, indem du entweder den Tag beendest und dann über Nacht wartest oder indem du ihnen Zucker fütterst. Zucker kannst du kaufen mit Münzen, die du verstreut in der Landschaft überall rumliegen finden kannst. Also du hast so eine Pseudo-3D, denkt an Heyday, Perspektive von oben. Und ja, dann hast du so ein kleines Drehrad, das kannst du einmal am Tag drehen und dann spuckt das irgendwelche Items aus. Und du hast wirklich alle Mechaniken, die ein Freemium-Spiel auch hat. Du hast so ein Randomized-Gedöns, du hast Tätigkeiten, die total repetitiv und blöd sind und die dir irgendwie ein paar Items ausspucken. Nur du hast halt du kannst keine Kristalle kaufen. Und das Spiel an sich ist nicht besonders hübsch. Also die Pferdemodels sind eine Katastrophe, sowohl statisch als auch animiert. Und auch sonst macht es nicht so viel her. Deutschland sucht das Pferd. Und aber das Schlimme finde ich, ich habe das eigentlich runtergeladen, weil ich mir dachte, hey, deutsche Indie-Games-Klitsche, dann auch noch aus München und das zeige ich meiner Tochter, die mag Pferde. Aber dann habe ich gemerkt, das lasse ich meine Tochter ein paar Mal spielen und dann ist die total auf diesen ganzen Freemium-Kack getrimmt. Und das ist so, what the fuck? Ich meine, ich mache doch auch keinen Slot-Maschinen-Simulator auf meinem iPhone und lass sie das zocken. Warum tut jemand sowas? Okay, also es ist Freemium, aber nicht Freemium. Yes. Das heißt, es Freemium ist Light. Mechanistisch wie ein Freemium-Spiel, monetarisiert es aber nicht. Ja. Ich habe dazu eine Theorie. Und zwar, wenn man sich so die anderen Apps anguckt von dem App Store-Account, dann gibt es da auch Dog Hotel und Cat Hotel und Pet Hotel, wo man Hamster irgendwie. Und und ich habe gerade aus Interesse, weil Katzen und so, habe ich mir Cat Hotel angeguckt. Und bei Cat Hotel kann man tatsächlich Diamanten kaufen. Und Coins. Man könnte jetzt daraus schließen, dass Cat Hotel der Titel ist, der gerade aktuell gut läuft und deswegen ist der monetarisiert. Und die Pferde sind so ein bisschen altbacken und deswegen kann man da nur Pferderassen und Platz für mehr Pferde kaufen, aber keine In-Game-Währungen. Ha. Ha. Ja. Dann ist meine Vermutung ja wahrscheinlich falsch, dass da Leute gedacht haben, so macht man halt Spiele mittlerweile. Ja. Also das wäre schön, das wäre wirklich sehr schön, wenn das so wäre, dann wäre auch mein Menschenbild ein bisschen positiver. Wäre. Wie du denkst, nein, wie du jetzt nicht denkst, also so wie Martin gesagt hat. Moment, wenn sie es monetarisieren, aber das nicht monetarisieren, weil dann sind die Monetarisierer wenigstens die Bösen und nicht die Leute, die einfach ein böses Spielmodell so hernehmen und total unachtsam auf Kinder loslassen. Ja, dann ist es halt so, wie die Bundeswehr Informationen an Schulen. Na, du trainierst die Leute schon mal drauf. Ja. Also ich kann tatsächlich aus Erfahrung sagen, dass es durchaus Entwickler gibt, die denken, dass die Monetarisierungswege tatsächlich zu Gameplay gehören und die dann auch nachbilden, wenn es nicht wirklich ein Freemium/monetarisiertes Freemium-Spiel ist. Also das ist mir durchaus schon untergekommen, auch von Leuten, die von mir Feedback zu ihrem Spielmodell haben wollten, dass sie halt einfach irgendwas eingebaut haben mit Gems und Münzen, was einfach keinen Sinn gemacht hat, außer wenn man es monetarisieren will. Sie wollten es aber nicht monetarisieren. Das ist so die Freemium-Mechaniken gekargokaltet haben, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Genau das. Heilige Scheiße. Ja, das ist so wie bei Brettspielen. Anfang der 90er Jahre war klar, in jedem Brettspiel ist ein Würfel drin. Mhm. Wenn kein Würfel, und am besten noch Geldscheine. Wenn kein Würfel drin ist, dann ist es kein Brettspiel. Ja. Und dann kam Siedler von Catan, hatte auch einen Würfel, aber und hat das alles umgekrempelt. Die Spiele danach hatten dann plötzlich keinen mehr und dann hast du die Leute umerzogen und ich dann haben die andere Sachen plötzlich erwartet. Ich erinnere mich, dass das krass war, dass Spiele keinen Würfel hatten. Ja. Ja, ja, ich glaube, mich sogar an so Anekdoten zu erinnern von Verlegern, die dann so Briefe bekommen haben, dass der Würfel fehlt. In der Box und solche Sachen. Geil. Also ich glaube, aber ich finde den Gedanken durch deine Misskonzeption, Tobi, sehr, sehr spannend, dass es schon reicht, ein Spiel so aufzuziehen, um Leute oder Kinder in dem Fall darauf vorzubereiten, dann auch das zu akzeptieren und später Geld auszugeben. Ja, es normalisiert das halt. Ja. Also ganz spannend. Ja, Horse Hotel im App Store. Martin, ich bin mir ganz sicher, wenn jetzt die Leute in den App Store gehen und Horse Hotel eingeben, dann werden sie nicht die App finden, sondern 200 Pferdehotel-Apps, die nichts damit zu tun haben, oder? Ich weiß nicht, also ich habe es auf Anhieb gefunden. Echt? Cool. Ja. Okay, ja. Gut. Ich nehme alles. Ich habe es allerdings auch gleich zusammengeschrieben, also als ein Wort. Warte. Den Test mache ich jetzt noch. Camel Hotel. Lange. Horse Hotel. Das kannst du schön selber überbrücken. Und ich bin übrigens tatsächlich etwas, kommt das sofort. Ja, ich bin etwas enttäuscht von Cat Hotel, weil die Background Story zu Cat Hotel ist nämlich gar nicht, dass du ein Katzenhotel hast, sondern dass du eine Cattery, also eine Katzenzucht hast. Oh. Und das passt einfach nicht zum Namen und ich bin enttäuscht. Da gibt's doch dieses Metallica-Lied. Ah ja, da gibt's doch durchaus viele. Oder sie haben einfach verwechselt, was eine Cattery ist und haben Cattery als Cat Hotel gleichgesetzt. Nun ja, genug über Katzen gesprochen, das mache ich sowieso den ganzen Tag. Das muss nicht auch noch den Podcast füllen. Kommen wir zum Nachklapp, wo es auch, naja, in Shadow of the Colossus kommen keine Katzen, aber Pferde vor. Ich wollte gerade sagen, kommen wir zum Kapitel. Marcel, spielst du immer noch Shadow of the Colossus? In Shadow of the Colossus kommen Schildkröten vor. Ich habe keine einzigen gesehen, aber ich habe mir das sagen lassen. Ja, ja, das stimmt. Oh. Wir können auch noch nachtragen, wie das mit den Eidechsen ist. Oh ja. Also erstmal der spoilerfreie Teil, der ist kurz. Ich bin durch. Jetzt zum spoiligen Teil. Nein, also erstmal der spoilerfreie Teil. Wie auch bei The Last Guardian, man gewöhnt sich ja an vieles. Und ich habe mich sowohl an Kamera als auch an Steuerung gewöhnt. Es ist schon ganz sinnvoll, mal ein paar Kolosse hintereinander wegzuspielen, um so in diesen Mut reinzukommen in dem ganzen Spiel. Allerdings eignet sich das Spiel auch ganz großartig für so Sessions. Ich spiele einen Koloss und höre dann wieder auf oder ich spiele zwei und höre dann wieder auf. Das ist auch ganz cool. Oder auch ich spiele nur noch diesen einen Koloss um 3 Uhr nachts. Gemacht. Also lustigerweise, was ich sonst bei anderen Spielen gar nicht mache, war, dass ich oft zum Koloss hingeritten bin, ihn aktiviert habe und geguckt, oh, was macht der denn? Ich sage, I have no clue what to do. Und dann aus. Also, ja, witzigerweise war das für mich eine gute Stelle, um zu unterbrechen und dann weiterzumachen. Großartig, muss ich sagen, jetzt wo ich durch bin. Ich finde es ein großartiges Spiel. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es nicht vorher gespielt habe und es jetzt in der Version erfahren durfte zum ersten Mal. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich ein bisschen vorher gespoilert wurde. Und zwar, ich hatte es ja schon erwähnt, erst vor 2-3 Monaten in irgendeinem Podcast, wo ich dann gedacht habe, ah ja, kommt ja eh nicht mehr. Nein, dann muss es sogar letztes Jahr gewesen sein, vor der E3-Ankündigung. Jetzt kommen aber dann die Spoiler. Was ich mich echt gefragt habe, ja, kurz bevor die Spoiler kommen, warum gibt es trotz allem bei einem Spiel, was 12 Jahre alt ist, nicht mehr in die Richtung. Hm. Also das, was die einzigen Sachen, die mir so auffallen, sind 800.000 Indie-Spiele. Ja, ich das stimmt. Journey schon. Und The Last Guardian. Ja, es stimmt schon. Shadow of the Colossus hat irgendwie was ähnlich Singuläres wie Magic Carpet damals. Ja, und das habe ich nicht gespielt. Da kann ich gar nichts zu sagen. Das war auch irgendwie, da gab's. Aber ich finde, Shadow of the Colossus, da hatte ich schon beim Spielen irgendwie das Gefühl, dass es da nur dieses eine davon gibt. Nein, aber das ist gar nicht das Ding. Das ist ja gerade das, was Shadow of the Colossus ausmacht, meines Erachtens, dass es halt was Einzigartiges ist. Ja. Und warum kam dann nicht das nächste Einzigartige und dann noch ein einzigartiges Spiel, was eine Idee versucht umzusetzen und die macht es konsequent. Ah, das so finde ich gerade das Genre, die One-Trick. Das finde ich, ja, so wie Journey das halt gemacht hat. Hm. Da gab es dann auch nicht 20, na gut, es gab Versuche, aber es gab auch nicht 20 Journeys. Ja, also das muss ich sagen. Und jetzt noch im Rückblick, wahrscheinlich habe ich Ico, auch wenn es sicherlich nicht den gleichen Impact hat wie Shadow of the Colossus, schon ein bisschen Unrecht getan. Ich habe ja damals, als wir das gespielt haben, man höre den Podcast, irgendwas, wahrscheinlich ist ja zweistellig oder so, mich vor allem auf diese Steuerung eingeschossen und ja, die ist in allen Spielen von denen schlecht. Und wahrscheinlich gewöhnt man sich da auch dran. Und mich hat natürlich dieser Trope gestört mit dem, du musst halt der Junge, der das Mädchen die ganze Zeit durch die Gänge führt. Ja. So, das war der spoilerfreie Teil von meiner Seite. Ich möchte noch einmal wiederholen. Ha! Jetzt zum Spoiler-Teil. Tobi, ich verstehe total, dass du das Spiel nicht zu Ende gespielt hast, weil ohne Eidechsen, wie soll man denn den letzten Kolossus schaffen? Ich habe den nicht geschafft. Mit Eidechsen, wie soll man denn den letzten Kolossus schaffen, wenn du kein YouTube hast? das ist schon unglaublich also das finde ich ganz krass. Das Spiel gibt dir so wenig Hinweise. Und dadurch, dass die Steuerung halt auch noch hakelig ist und manchmal so glitscht und du nicht genau weißt, funktioniert das, hast du oft, ja, also du kannst ganz schwer entscheiden, ist das jetzt eine gute Idee, was ich mache, oder ist das totaler Quatsch? Und die Hinweise zum Beispiel bei letzten Kolossus, dass der am Arm noch so ein Mal hatte und ich dann mit dem Bogen das anschießen muss, um darüber zu kommen. What the fuck? Wie soll man das wissen? Und die Frage ist natürlich, man muss es ausprobieren. Aber da finde ich, bestraft ein Spiel schon zu arg dafür, wenn man einfach bloß versucht, was auszuprobieren und dann runterfällt und den ganzen Weg neu gehen muss. Ja, aber irgendwie ist es so ein bisschen konsequent. Irgendwie hat dieses Spiel so halt den Höhepunkt. Ne? So ganz am allerletzten Ende ist dieser allerletzte Koloss und der ist wirklich fast unbezwingbar. Ja. Das ist schon, ja. Für alle, die mich vermisst haben, namentlich Marcel, der gerade gefragt hat, ob ich noch da bin, über unseren Kanal. Ich habe nur gerade nachgeschlagen, in welcher Folge er Ico gespielt hat. Sehr schön. Und es war die Folge 39 tatsächlich. Siehst du, zweistellig. Ja, das gebrannte Kindle. sehr schön. Ja. Sehr schön. Aber da gab es mich noch nicht. Ja, da gab es so. Das ist so alt, dass da, glaube ich, die Wiederauflage für die PS3 gerade frisch war. Exakt, ja. Da geht's um Shadow of the Colossus HD. Right. Und zwar kam halt damals Shadow of the Colossus HD zusammen mit Ico raus. Ja. Und jetzt ist es halt gerade ein bisschen schade, weil ich würde es mir halt jetzt schon gerne angucken, aber Ico gibt's nicht für die PS4. Korrekt. Also, grundsätzlich, dieses Spiel ist meines Erachtens großartig gemacht. Ich finde, ich bin auf viele Lösungen nicht gekommen und ich war auch nicht geduldig, sie selber rauszufinden. Fand es aber überhaupt nicht schlimm, mich zu spoilen und halt nachzugucken, was ich machen muss, wenn ich nicht. Also ich hatte so das Gefühl, bei jedem zweiten Kolossus habe ich selber rausgefunden und bei den anderen musste ich halt nachgucken. Hast du den mit den Zähnen gespielt? Ja, also bla. Gut, ich bin da selbst drauf gekommen, ohne Scheiß, und da war ich gefühlt 12 und bin selbst drauf gekommen, wie der mit den Zähnen zu besiegen ist. Da war ich gefühlt 12? Ja, das war vor ewiger Zeit, dass ich Shadow of the Colossus gespielt habe. Was ich total lustig fand, ich habe ein Interview mit Ueda gehört heute, und da hat er gesagt, er mag zwei Sachen überhaupt nicht in Spielen. Das ist jetzt muss ich es zusammenkriegen. Kolosse eine ist, wenn, und nein. Nein, das eine ist, wenn man so Hints kriegt und die wiederholen sich die ganze Zeit. Das ist der Grund, warum man das Schwert eingebaut hat, was man so in die Luft halten kann, um mit dem Lichtstrahl zu gucken. Aber Dormin gibt dir während des Kampfes immer und immer wieder den gleichen Hint mit der gleichen Stimme. Und das andere habe ich jetzt gerade vergessen, aber das ist auch im Spiel drin. Ha, nice. ja. Also für mich ist es tatsächlich auch ein Meilenstein und wie gesagt, lässt mich völlig unverständlich zurück, warum so wenig in die Richtung gemacht wird. Vor allem die Indie-Spiele, die ich in der Richtung die Indie-Spiele, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die 800.000, die auch mutig sind und Dinge versuchen, wenige sind so prägnant auf eine Sache, ein Konzept zugeschnitten. Du musst halt mutig sein. Und das ist als AAA-Studio viel schwerer. Ja, aber das Interessante ist, dass es als Spiel auch sehr gut funktioniert. Also es ist nicht bloß dieses Konzept, was sehr abgefahren ist, sondern wie gesagt, wenn man mir das gepitcht hätte in zwei Sätzen, oder ich meine, es war ja so, ich hatte Angst vor dem und ich hatte Angst, dass ich es nicht mögen werde. Also ich glaube, der große Unterschied zu anderen Spielen, den ich halt da sehe, ist, dass Shadow of the Colossus halt ein Ding ist, das sich nicht über Genre definieren lässt. So, oder das sich selbst nicht über Genre definiert, ist, glaube ich, die richtige Aussage. Also es nimmt nicht so dieses, ja, und dann bin ich irgendwie ein Triple-X-Spiel oder ein 4X-Spiel, meine ich, oder ich bin ein Real-Time-Strategy-Gedöns oder ich bin ein Adventure, sondern das macht halt einfach so was Neues auf. Und ich glaube, von diesen Spielen, die nicht unbedingt ein neues Genre eröffnen, aber zumindest ihr eigenes Ding machen, da gibt's halt relativ wenig. Ja, und vor allem auch, dass sie da den Mut besessen haben, ein Spiel zu machen, was nicht ultra lang ist. Ja. Ich habe schon mal in dem Podcast drüber gesprochen, aber wenn jetzt Shadow of the Colossus doppelt so lang gewesen wäre, dann hätte es für mich, glaube ich, auch nicht diesen knackigen Impact gehabt. Ja, also im Englischen sagt man ja auch overstay your welcome. Also ich glaube, dann wäre man halt irgendwie auch frustriert irgendwann, und das hätte sich halt dann in sich selbst abgenutzt irgendwann, glaube ich. Vor allem, es war ein Spiel, und es passiert mir wirklich sehr selten noch heutzutage, wo mittendrin Dinge passiert sind, die ich nicht erwartet habe. Also es hat ja so eine sehr repetitive Game Loop. Ja. Also Pferd mit dem Pferd reiten, Kolossus besiegen, mit dem Pferd reiten, Kolossus besiegen. Und das ist so ein starkes Muster. Ich war total aus der Bahn geworfen, als dann plötzlich eine Cutscene kam und jemand von außen in diese Welt eingedrungen ist. Das war das allerletzte, was ich erwartet hätte. Weil für mich war das so ein abgeschlossener Raum. Und also das passiert mir oft in Spielen, wo ich denke auch, nee, die Mühe würden sie sich ja niemals machen. Da jetzt noch Menschen animieren, die anders sind oder so. Also es ist mir schon ein paar Mal so in Spielen passiert, wo man so denkt, okay, ich kann das ganz gut einschätzen, dieses Spiel. Das ist zum Beispiel ein Indie-Ding. Das zu bringen wäre jetzt viel zu aufwendig für das Spiel. Und dann passiert genau das. Und das hat mich echt nochmal völlig rausgeworfen. Das cool. Hätte ich jetzt... Das klingt jetzt so banal, so eine Cutscene, aber dass dann, ja, das Spiel nochmal gedreht wird, das fand ich schon sehr, sehr toll. Und ja, die Sache mit dem Pferd, da war ich leider gespoilt. Das wusste ich, was auf mich zukommt. Da war ich nicht gespoilt. Ja. Aber sehr schönes Teil. Und es ist so eins, wo man wirklich dann den Controller weglegt und denkt, oh Gott, scheiße, ich bin jetzt unterversorgt. Und zwar das nächste Jahr oder vielleicht 2 Jahre oder 4. Weil es wird so lang dauern, bis da wieder was kommt in die Richtung. Ja. Ja, genau dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Schön, schön, dass wir da irgendwie dann doch auf einer Seite sind alle. Shadow of the Colossus einfach nach wie vor großartig. Holt euch die neue Version, holt euch die alte Version, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Das ist eine Empfehlung auch von mir. Und dann haben wir noch einen zweiten alten Bekannten oder zwei alte Bekannte auf unserer Nachklappliste. Und du kannst das mal schön einleiten, Tobi. Ja, ich habe wie versprochen Bring You Home und Love You to Bits mit meinen Kindern gespielt und habe sie danach interviewt. Mehr braucht man eigentlich gar nichts sagen, außer dass Bring You Home tatsächlich ein Dauerbrenner geworden ist. Es gab nur ein Level, mein kleines Kind hat Angst vor Haien. Es kommt ein Hai in einem Level vor, das weigert sie sich zu spielen. Das muss sie dann die Große für sie fertig spielen. Oh, das ist süß. Wie bildet man Angst vor Haien in so einem häuslichen Umfeld aus? Im IKEA. Da gab es im IKEA gab's eine Kiste mit Stoffhaien. Und wir haben uns so ein bisschen gespielt und dann bin ich so mit ihr auf sie zu, mit dem Tier, mit den Zähnen, und dann hat sie echt Angst bekommen. Und dann mussten wir noch dreimal... Du hast dein Kind traumatisiert, willst du ja sagen. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Und dann mussten wir noch dreimal vorbei an dieser Kiste mit den Haien und sie hat sich jedes Mal so gefürchtet, bis ich dann die Idee hatte, dann spielerisch irgendwie eine Komponente zu einzubauen, um das zu reparieren. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe Haimittel dabei. Und dann habe ich sie mit dem Heilmittel eingesprüht, so getan, als würde ich sie einsprühen, und dann hat sie gesagt, das ist okay, das hält die Haie ab. Du hast sie nicht wirklich mit dem Heilmittel eingesprüht? Völlig ungeschützt. Nein, verantwortungslos. Gegen Haie. Ja. Du hast nur so getan. Ja. Du Sau. Ich muss, das weißt du, wie teuer das ist? Ja. Okay, wir hören gleich mal rein in Bring You Home. Ich sitze hier mit meiner Testerin Mila und wir haben gerade Bring You Home gespielt. Wie hat's dir gefallen? Schön, gut. Worum geht's in dem Spiel? Dass man hin und her wischen kann. Okay, und die Hauptperson? Die Hauptperson ist diese kleine blaue Monster mit Hut. Was macht der? Ich hab da der frisst. Was macht der? Was macht die Hauptperson? Was macht der kleine blaue Monster? Das kleine blaue Monster, was macht der? Das geht und dann frisst das den. Genau, der hat ganz viele Probleme, gell? Manchmal springt er ins Feuer. Da kann man hin und her wischen. Und was macht man mit dem Wischen? Dann ist der weg. Kommt was anderes? Ja. Sag's. Dann kommt was anderes. Und was schafft der Blaue dann? Dann schafft er das Spiel. Ist es manchmal schwierig? Nee. Ist es lustig? Ja. Was findest du denn besonders lustig bei dem Spiel? Da muss man hin und her wischen und laufen. Passieren manchmal lustige Sachen? Ja. Was ist denn Lustiges passiert? Da springt denn die Kugel in das Wasser oder... Wo der Fisch drin ist, dann schwimmt der. Was ist noch passiert, Anna? Ist der ins Feuer gesprungen? Ist der auf Bällen rumgesprungen? Ja. War da ein Zirkusmonster? Erinnerst du dich an das Zirkusmonster? Ja. Ich hab Angst. Vor was hast du Angst? Dass der Drache mich frisst. Ja, der frisst dich jetzt. Wir spielen nämlich jetzt weiter. Mm-mm. Ja, so viel zum Fachurteil in Sachen Bring You Home. Hast du für Love You to Bits auch noch eine Anekdote anzubringen, Tobi, oder wollen wir einfach direkt reinschalten? Naja, die High-Anekdote war eigentlich die Love You to Love You to Bits. Ich bin ja blöd. Ja, ja. Love You to Bits war wahrscheinlich das letzte Interview, das meine Große freiwillig gegeben hat, weil die findet das jetzt doof. Die hat sie ja so, die hat am Anfang so ein bisschen ausgecheckt und hat dann ist dann später dazu gekommen, als es ihr zu dumm wurde. Aber das könnt ihr jetzt gleich auch selbst hören. Ich sitze hier mit meinen beiden Testerinnen. Anna und Nina. Und wir haben gerade Love You to Bits gespielt. Wie war's? Schwierig, toll. Was muss man in Love You to Bits machen? Weißt du, was die Geschichte ist? Du suchst deine Roboterfreundin. Was ist mit der passiert? Die ist zerfallen. Genau, in lauter Teile. Zersprungen. Und was, worin besteht das Spiel? Man muss rumlaufen und Rätsel lösen. Fandet ihr die Rätsel schwierig oder leicht? Schwierig. Leicht. Hat euch das Spiel Spaß gemacht? Nein. Gar nicht. Ja. Was hat dir an dem Spiel, was hat dir an dem Spiel gefallen, Nina? Wo wir immer wieder was gespielt haben. Was denn zum Beispiel? Was haben wir denn gemacht, was lustig war? Roboter? Upsi. Ja. Was haben wir gerade im letzten Level gebaut? Was wollte der gebaut haben? Den Schneemann. Genau. Und was mussten wir dafür machen? Schmücken. Schmücken. Und dann hat der Roboter den Arm hergegeben. Hat dir das gefallen, Anna, das um die Welt zu laufen und die Teile vom Schneemann zu suchen? Nein. Da muss man ja nur noch den Mund halten. Ja, bla bla bla sagen. So, und ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in die Kinder-App, Kinderperspektive auf Spiele, wollte ich sagen, gefallen. Ja. Das ist manchmal etwas repetitiv, was sie sagen, aber das. Aber durchaus sehr süß. Wir sind am Ende der Agenda angekommen. Und wenn uns nichts mehr einfällt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann heißt das, dass wir uns verabschieden. Ich möchte euch danken, dass ihr zuhört und dass ihr jedenfalls auch schon lange zuhört und uns die Treue haltet. Treue haltet? Nein, sagt man nicht. Wie heißt es? Wie sagt das? Ich glaube schon, die Treue haltet. Ja. Treue hält, Treue haltet. Ja, ja. Treue haltet. Auch wenn wir manchmal nicht so gut Deutsch sprechen. Und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Nächste Woche wahrscheinlich nicht, weil nächste Woche bin ich in Hamilton in London. Und aber danach. ich habe etwas gebraucht, um das zu checken. Ja, nein. Ich gehe in ein Musical, das ich mir schon sehr, sehr lange vornehme. Das wollte niemand wissen. Auf jeden Fall, nächste Woche wahrscheinlich fällt es aus. Woche drauf ist es wieder, hoffe ich mal. Und dann schaltet ihr ein und dann hört ihr uns wieder. Und Servus und Baba. Tschüss. Ade. Musik! 1, 2, 3, 4. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus. Ihr singt dauernd solche Liebeslieder, vorne und hinten mit Schmalz. Ach, die hängen mir immer wieder so aus'm Hals. Heute fand ich einen Suppenknochen, leider mitten im Dreck. Den werd ich mir zum Mittag kochen oder schmeiße ihn weg. Ich habe ein paar kleine Haare an meinem Hinterkopf. Und wenn ich die Geduld bewahre, wird es vielleicht ein Zopf. Auch wenn's nicht funktioniert.